Als Kind hörte ich die Erwachsenen sagen, in den Konzentrationslagern wird aus Juden Seife gemacht. Seitdem kann ich mich mit Seife nicht anfreunden und verabscheue Seifengeruch. Jetzt wohne ich, weil ich den Tristan inszeniere, in einer Neubauwohnung in Bayreuth. Die Wohnung ist sauber, wie ich noch keine gesehen habe. Die Löffel, die Messer, die Gabeln, die Teller, die Töpfe, die Tassen, das Doppelbett, die Dusche. Made in Germany kann Tote aufwecken. Alles an seinem Platz. Hier ist Ordnung. Auch das Grün hinterm Haus. In Ordnung. Die Straße still gegenüber der Hypovereinsbank. Als ich das Fenster aufmache zum ersten Mal, Seifengeruch. Die Wohnung, der Garten, die Stadt Bayreuth riechen nach Seife. Jetzt weiß ich, sage ich gegen die Stille, was es heißt, in der Hölle zu wohnen. Und nicht tot zu sein oder ein Mörder. Hier wurde Auschwitz geboren, im Seifengeruch. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Tod ist tot. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Tod ist tot. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht wiederkommen! Tod ist tot!